Hören 15. Aufgabe 1 und 2. Na, und wie war dein erster Abend in der Theatergruppe? Ach, eigentlich ganz gut. Da sind nette Leute dabei und die Leiterin fand ich ziemlich toll. Richtig engagiert. Wird man dich denn nun bald auf der Bühne sehen? Nein, das noch nicht. Im Moment suchen sie noch nach einem Stück. Und das ist gar nicht so einfach, da wir viel mehr Frauen in der Gruppe sind als Männer. Wahrscheinlich müssen dann auch einige Rollen doppelt besetzt werden. Aber sie haben schon etwas in der engeren Auswahl. Mal sehen. Also, dann bin ich einfach weiter gespannt. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Aufgabe 3 und 4. Unser Thema heute von der Stadtverwaltung: Kartons und Gegenstände am Straßenrand, die mit einem Schild zu verschenken versehen sind. Ist das überhaupt erlaubt? Naja, in den meisten Fällen ist das sicher gut gemeint. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass die Bürger verpflichtet sind, diese nicht am Straßenrand zu entsorgen, sondern in den dafür vorgesehenen Müllcontainern oder auf dem Wertstoffhof. Denn stellen Sie sich mal vor, ein Mensch verletzt sich an einem der Gegenstände. Wer meint, dass andere seine ausrangierten Dinge vielleicht noch gebrauchen können, sollte besser versuchen, sie über das Internet zu verschenken. Aufgabe 5 und 6. Du, ich war ja nun die ganze Woche krank. Kannst du mir sagen, was im Kurs alles gelaufen ist? Leider nicht, denn ich war eine Woche in Bremen bei meinen Eltern. Meiner Großmutter geht es nicht gut. Aber du könntest doch Jessica fragen. Die macht immer unglaublich gute Mitschriften. Das habe ich schon versucht, aber sie war letzte Woche auch nicht im Kurs. Ich glaube, sie hat sich mit ihrem Freund zerstritten und jetzt geht es ihr nicht so gut. Und Jörn? Kannst du nicht versuchen, den zu erreichen? Habe ich auch schon versucht. Aber der ist bei seiner Freundin in England. Die hat da doch dieses Praktikum, du weißt schon, in dem Kinderheim. Also, dann fällt mir im Moment niemand mehr ein. Das ist ja wirklich dumm. Aufgabe 7 und 8. Die Strafen für das Schwarzfahren in U-Bahn und S-Bahnen sowie Bussen sind hoch. Aber trotzdem lassen sich viele Menschen nicht davon abhalten. Es ist natürlich schon so, dass die Nahverkehrstickets für manche Leute in der Großstadt kaum noch bezahlbar sind. Aber es gibt auch Leute, die einfach nur ein bisschen Risiko suchen. Dabei wird Schwarzfahren aber strafrechtlich verfolgt. Im Extremfall kann das Gericht sogar eine Freiheitsstrafe verhängen. Die Meinungen darüber, ob dies sinnvoll ist, gehen auseinander. Besser wäre es, so sagen manche Experten, die Tickets grundsätzlich bezahlbarer zu machen. Dann würden zumindest einige Menschen auf das Schwarzfahren verzichten. Aufgabe 9 und 10. Ich habe gehört, du gehst nach Australien. Mensch, das ist ja eine Überraschung. Ja, die Entscheidung ist sehr plötzlich gefallen. Ich habe in Melbourne an der Uni einen Job bekommen und da Martin bereit ist, mitzugehen, werden wir dort nun für 2 Jahre leben. Klingt wirklich gut. Aber sag mal, kriegt Martin das mit seinem Job so einfach hin? Nein, er hat gekündigt, weil er ein Buch schreiben will. Er hat doch von seiner Oma so viel geerbt. Und nun möchte er das nutzen, um endlich diesen Roman zu schreiben, der ihm schon eine ganze Weile im Kopf herumspukt. Mensch, ihr seid ja Glückspilze. Also, dann wünsche ich euch eine tolle Zeit. Danke, ja, aber wir machen sicher noch eine Abschiedsparty.